Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Antcast mit mir, Rio und der Mo. Hi Mo. Ein Glück, dass du überhaupt noch da bist jetzt, ja, und dass es doch noch geklappt hat, weil wir hatten nämlich Probleme. Ja, Moment, so, Bei jetzt. mir ist so ziemlich alle Hardware ausgestiegen, die aussteigen kann. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Ja, kann Noch nichts machen. schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ja, kann man nichts machen. Tja, so ist das mit neuen Geräten, ja. Die haben am Anfang manchmal Probleme. Ja. Okay, gut, also wir machen gleich los hier mit den Themen, weil wir haben ein bisschen spät angefangen jetzt, deswegen. Und wir haben ein pralles Programm. Ja, da geht einiges momentan. Und eins davon ist zum Beispiel das Baidu und Dell ein neues Android-basierendes Betriebssystem entwickeln. Baidu, das ist sozusagen Google von China. So, sozusagen, ja. Ich habe ein kleines Echo drin übrigens, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, euch macht das nichts aus, dass ihr mich doppelt hört. Jetzt gibt es halt Rio im Doppelpack. Ah ja. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei den anderen rüberkommt, Rio, aber ich höre dich immer laut, leise im Wechsel. Ja, keine Zwar Ahnung. heftig, also 50% Unterschied, also wirklich heftig. Ja, keine Ahnung. Als ob einer den Drehregler hoch Ja, ist und ab okay. hoch und Also runter. Also nur so, dass du ein Bild machen kannst. ich habe an meinem Setup nichts verändert. Ja, kein Problem. Weiß ich auch Okay, nicht. dann liegt's vielleicht bei mir. Ja, Ich gut. habe ja genug Probleme heute, da wird es ja reinpassen. So, Baidu. Genau. War mal. Ja, genau. Also Baidu und Dell entwickeln eben jetzt ein eigenes Betriebssystem. Baidu ist sozusagen eine Google-Suchmaschine, hat denselben Stellenwert wie bei uns eben Google, ist Baidu in China, also ist mit Abstand der Marktführer dort. Und interessant, dass sie zusammen mit Dell eben jetzt dort ein eigenes OS entwickeln. Es basiert zwar auf Android, ist aber vollkommen unabhängig und naja, man wird vielleicht da nicht mehr viel davon sehen. Das ist übrigens heute nochmal ein Thema. Mit diesen extremen, ja, sagen wir mal, Veränderungen des Google-Systems, was natürlich durchaus okay ist im Sinne von Open Source, dass das eben gemacht werden kann. Ja. Ja. Und ich denke, das könnte was Interessantes werden da bei den beiden. Du hast keine Meinung dazu? Also im Moment ist es ja so, dass viele anfangen, nochmal irgendwelche Sachen zu entwickeln. Gut, ich meine, das ist jetzt Android, okay. Aber brauchen wir wirklich so viel Variationen? Ja, ich meine, das wird ja von Baidu und Dell nicht als Variation gesehen, sondern als eigenständiges Betriebssystem. Ist eigentlich nur ja, die Basis quasi. Der Android-Kernel, ja. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Samsung hat angekündigt, sie machen ein neues System, ein eigenes. HTC hat jetzt was munkeln lassen, dass die wohl auch irgendwas in die Richtung jetzt anfangen wollen. Ja, was soll das jetzt geben? Ja, also Also mir von zunächst mal, Samsung, das ist noch nicht offiziell bestätigt. Das sind Gerüchte von irgendwelchen Schmierenseiten momentan noch. Wenn die sich natürlich bewahrheiten, wäre das bedenklich. Ja. HTC hat sich schon immer alle Optionen offen gelassen. Die haben ja auch nach wie vor Windows Mobile Geräte im Programm. Also Ja, das ist ja auch legitim, ja, also aber hier geht's ja. HTC kümmert sich reichlich wenig um also quasi ein bestimmtes Betriebssystem. Die machen alles. Und die machen auch noch was Eigenes, wenn sie wollen. Ja. Das ist schon immer so gewesen. Deswegen haben sie auch Sense entwickelt. Und die haben ja auch klar gemacht, Sense, also die Telefone selbst, die werden überall gleich aussehen, egal was darunter werkelt. Das haben die damit gesagt. Die haben nicht jetzt konkret gesagt, dass sie jetzt an einem OS arbeiten, das unabhängig ist oder das eben nicht auf Android basiert. Aber die haben klar gemacht, dass die auch irgendein OS nehmen könnten. Ich weiß auch, warum die das gesagt haben. Weil nämlich die müssen ja gucken, ihre eigenen, ja, wie sagt man, Aktionäre müssen die ja auch zufriedenstellen. Und wenn jetzt eben Android so arg von diesen Patenttrollen unter Beschuss ist, dann möchten die natürlich ihre Aktionäre beruhigen und sagen, also wir brauchen Android nicht, wir können unsere Telefone mit allen möglichen Betriebssystemen ausstatten und darauf lassen wir Sense laufen und dann merkt der Kunde keinen Unterschied. Außer vielleicht die Tausenden von Apps, die fehlen, aber ansonsten nichts. Ja, und gut, was das mit Samsung, da möchte ich jetzt gar nichts dazu sagen, weil das ist nichts Offizielles. Das ist einfach nur von ein paar Blogs da geschrieben worden. Also da kann man nichts dazu sagen, weil da gibt es noch nichts zu sagen dazu. Ja, das sind Gerüchte. Ja, genauso wie ich sagen könnte, ich kauf Android morgen. Ja, ich kaufe Google morgen. Das wäre genauso. Das kann ich in meinem Blog schreiben, aber ob das dann plausibel ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Ja, mach doch. Ja, natürlich. Würde ich machen, wenn ich die Kohle hätte. Tja. Rio, der Herrscher von Google. Oh! Oh je, mit Echo sogar. Genau. Tja. Oh Mann. Ah. Der Herrscher von Google. Ja, okay. Gut, endlich vernünftige Musikdocs gibt es jetzt für Android. Philips steigt jetzt groß in das ein, was ich schon ja, ein paar Mal moniert habe. Wenn ich irgendwo hingehe, möchte ein Musikdock kaufen, das heißt Lautsprecher, will mir mein Handy reinstellen und zack, brauche keine Stereoanlage mehr, das ist von vorgestern. Ja, ich brauche nur ein paar gescheite Lautsprecher für mein Android-Handy oder mein Tablet. Und jetzt bietet Philips sowas an für Android-Handys. Ja, man sieht und staunt, es funktioniert. Bose hat sich da eben nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben gesagt, das würde nicht funktionieren, weil das ja kein Audio-Out über eine Schnittstelle geht, über eine proprietäre, wie eben die beispielsweise an Konkurrenzprodukten dran ist. Ja, so ein Dock-Connector. Ja. Es geht halt doch. Das hat Philips jetzt gezeigt und zwar sehr, sehr gut. Gibt sogar eine spezielle Software dazu, eine App, die hat sogar ein Internetradio integriert, etc. etc. Das heißt, wenn man sich so ein Dock kauft, die App runterlädt, hat man ein komplettes Soundsystem, also nicht nur die Musik, die man jetzt auf dem Handy gespeichert hat. Angedockt wird's mit Micro-USB oder was? Ja, genau, Micro-USB. Und interessant ist, dass also die Anschlussmöglichkeiten so gestaltet ist, dass quasi jedes Telefon da reinpasst, sofern es ein Micro-USB Slot hat. Ja. Und das kann man frei verschieben, ja, diesen Connector auf dem Gerät, so dass also also quasi für fast alle Android-Geräte in normaler Größe passt. Also Ja, das ist doch Telefon. mal ein Wort, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv was. Und die Leistungsdaten von diesen Soundsystemen lassen sich auch sehen. Gut, ist zwar jetzt nicht mit den ganz großen, in der ganz großen Liga anzusiedeln, also für Audiophile scheint das wohl nichts zu sein. Allerdings der Lautsprecher für um 200 €, der hat es dann doch in sich und das ist schon für guten Sound zu gebrauchen. Wie gesagt, ich meine, Audiophile, die könnten damit sowieso nichts anfangen, wahrscheinlich, weil auch das MP3-Format gar nicht zu geeignet ist. Gut, Ogg FLAC ist ja auch möglich auf Android, aber ich glaube, dass mit einer einzelnen Box, also mit so einem System, ich glaube nicht, dass die Leute damit zufriedengestellt sind. Ne? Die wollen dann ihre Superanlage für 10.000 Euro nutzen. Ja. Also ich habe mir jetzt gerade mal auch die Bilder angeguckt, die hier seitlich noch mit angezeigt werden. Und man sieht hier ganz klar nochmal ein anderes Gerät, wo das Nexus eingespannt ist, sage ich mal. Also als Radiowecker oder sowas. Das sieht auch ganz nett aus. Ja, genau, das ist also auch mit Uhr und so weiter. Da kann man das auch benutzen. Es gibt ja, wie gesagt, drei Modelle. Das mit der Uhr, das ist das kleinste Modell. Dann gibt es so ein mittleres mit einem ja, sag ich mal, relativ normalen Lautsprecher und dann eben dieses ganz voluminöse Teil da. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch die Bässe richtig satt rüberkommen, aber das muss ich erstmal hören. Ja, das sieht fast so aus, als hätte das Telefon eine Krone auf. Ja, genau. So eine riesige, so riesige Kleopatra-Krone, Ja, genau. weißt Naja, du? Ja, nicht. okay, also ich habe es eben schon mal gesagt, wir haben noch was, noch ein anderes OS, das eben bis zum geht nicht mehr modifiziert wird, aber schon ein bisschen mehr was mit Android zu tun hat. Also nicht nur die Basis, sondern ein bisschen mehr zumindest, so hofft man zumindest. Und zwar das Amazon-Tablet 7 Zoll. Das wurde jetzt tatsächlich von schon getestet von jemand, also richtig, tatsächlich. Es existiert also bereits in einer Vorabversion und der Verkaufsstart wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wie gesagt, das 7 Zoll Tablet ist also wohl als erster bereit, als erstes bereit. Und darauf läuft ein Android, naja, das ist so vergleichbar wie mit dem Nook von Barnes & Noble. Das heißt, es ist Android, aber man kann es nicht mehr sehen, dass es Android ist. Ja. Und ja, das ist also sowas, wo ich auch dann sage, okay, warum nicht? Es soll ein E-Book-Reader sein. Es soll ein Gerät sein, das speziell für Amazon funktioniert und entsprechend wird Amazon, da bin ich ganz sicher, das Ganze auch so locken, dass eben nichts geht außer Amazon-Sachen. Ja, also das heißt eben Kindle-Software und diesen App Store von Amazon. Es ist schon bekannt, dass es kein Android-Market geben wird, kein offizieller Android-Market auf dem Gerät und wie gesagt, man wird es auch kaum erkennen, dass es Android ist. Aber die Apps laufen, ja, die Android-Apps laufen, die eben da vom App Store von Amazon angeboten werden. Gut. Ich bin. Es macht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen stutzig, weil du weißt ja, ich habe ja drüber nachgedacht, auf Amazon zu gehen. Nur in dem Fall muss ich dir sagen, nee, weil ich denke einfach, dass der Amazon App Store auch noch gar nicht, noch lang nicht so weit ist, ein Angebot zu leisten wie der Android Market. Also ich muss natürlich sagen, du hast recht. Also mir wäre es auch lieber, wenn der offizielle Android-Market drin wäre. Aber der App Store von Amazon ist exzellent. Der wird normalerweise von den Leuten besser bewertet als der Android-Market. Es ist fast schon ein Hohn, aber ich glaube, dass Amazon dasselbe vorhat wie Apple mit iOS. Die tun das vollständig kontrollieren. Es werden keine anderen Apps installierbar sein, außer denen von Amazon. Und damit ist es ein geschlossenes Ökosystem. Das ist für Leute, die jetzt so ja, offene Systeme und so weiter haben wollen, ist das natürlich ein Graus. Aber für den Endanwender, das ist ähnlich wie mit dem Kindle, ja. Für uns ist das ganz auch etwas, ja, sagen wir mal, schlimmer vorstellbar, ja, hier ein geschlossenes System zu haben, wie eben Kindle, wo man nur bei Amazon kaufen kann, was nicht ganz stimmt, aber eben diese DRM-Geschichten. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Leute zeigen, dass das für die Allgemeinheit nicht das große Problem ist. Kindle ist mit Abstand der erfolgreichste oder die erfolgreichste E-Book-Reader-Plattform, die es gibt. Ja, mit Abstand. Da kann überhaupt nichts anstinken dagegen bisher. Und das kommt daher, weil es einfach ist. Ja, das ist einfach und die Leute haben ein besseres Gefühl als jetzt beispielsweise bei Apple. Und das ist dann schon etwas, was zählt. Das heißt, wenn du jetzt so ein Tablet hast, ja, und dann gehst du in den Amazon App Store, was anderes gibt es eben gar nicht. Ja? Und dann lädst du dir dein Programm runter. Das funktioniert alles für dieses Tablet, weil Amazon da vielleicht ein Auge drauf hat, dass es auch funktioniert. Die Sachen, die nicht funktionieren, werden vielleicht nicht angezeigt, etc. Also es hat zwei Seiten, das Ganze, ja. Und man muss bedenken, dass dieses Android, Amazon Tablet hauptsächlich als E-Book-Reader, als Consumer Device für Amazon Produkte gedacht ist. In den USA übrigens auch Video. Ja, das heißt, auch da, man nimmt das Tablet, klickt, zack, zack, zack, das Video will ich sehen, den Film will ich sehen, zack, und dann wird er gestreamt live. Ja, also ganz, ganz einfach, ganz, ganz schnell. Und so soll es sein. Kindle, ich möchte ein Buch kaufen, drück drauf, zack, habe ich gekauft, jetzt ist es auf meinem Tablet. Und so weiter. Also so soll das eben sein. Das soll nur ein Consumer Device sein für Amazon. Okay, also das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und ja, also ich habe dir ja auch schon gesagt, ich habe mir das leider angeguckt und das macht einen extrem guten Eindruck. Und vielleicht ist das das Gerät meiner zukünftigen Cool. Surferei. Ja, warum nicht? Es ist halt relativ schwer, aber das hat halt wiederum den Riesenvorteil, dass man einfach eine Tastatur ausklappen kann. Und sind wir mal ehrlich, also eine Bildschirmtastatur wird niemals eine richtige Kuvertasttastatur ersetzen. Ja, klar. Das auf keinen Fall, ja. Das Und wenn ist. man wirklich jetzt mal Sendung vorbereitet oder sowas, dann kann ich mir das vorstellen, auch mit Tablet zu machen, weil im Moment ist mir das mit der Bildschirmtitzelei ein bisschen zu umständlich. Ja, aber eigentlich sind ja bei Android alle Möglichkeiten schon gegeben. Die meisten Android-Geräte kann man einfach nach Bluetooth-Tastatur und Maus anschließen, dann geht's los. Ja, natürlich. Das ist mir schon klar. Nur da habe ich halt eben die Tastatur im Gerät und kann die nach Bedarf einfach mal so eben ausklappen und nicht Okay. erstmal jetzt groß eine Bluetooth-Tastatur holen und anschließen und und. Das brauche ich dann halt alles nicht. Okay. Ne, ich schieb das Ding raus und wie gesagt, ich habe das gesehen in einem der bekannten Märkte und habe mich nach den ersten 5 Minuten Rumspielerei schon in das Gerät verliebt. Okay. Und ja, also auch, also nicht nur die Tastatur, auch das ganze Gerät war sehr robust, es war schnell, es war, ja, insgesamt der Eindruck war sehr gut. Okay. Gut, lassen wir das mal. Da müssen wir noch, ja, dieses Tablet auch mal noch unter die Lupe nehmen, genau, dieses Slider. Also ich bin auch sehr daran interessiert, was das für Vorteile bringt. Also nochmal ganz kurz, Leute, sorry für die grauselige Tonqualität. Ich kriege hier Echos rüber und wenn der Mo anfängt zu sprechen, Mario, wie komme ich jetzt auf Mario? Das ist unglaublich. Ich bin total durcheinander jetzt, weil ich höre mich selbst, das macht mich schon wahnsinnig, ich kann sowieso meine Stimme nicht leiden, ja. Und jetzt kriege ich hier totale Echos. Und ja, ich fürchte, dass es auch da auf der Aufnahme dann dabei im Podcast später offline. Wenn der Mo anfängt zu sprechen, dann übersteuert das hier extrem, bis sein Mikrofon runterregelt. Also sorry nochmal, können wir nichts machen momentan, wir haben technische Probleme. Sorry, sorry, sorry. Also weiter geht's. Vodafone startet hier mit den Smart Tablets. Und zwar mit 7 Zoll und 10 Zoll Versionen in Deutschland. Möglicherweise dürften die jetzt schon erhältlich sein. Die haben Android 3.2 Honeycomb drauf. Es ist ein 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM, 16 GB interner Speicher, 5 Megapixel Kamera hinten, 2 Megapixel Kamera vorne zum Videochat und die Bildschirmauflösung 1280 mal 800 Pixel. Wohl bei beiden Modellen. Ja. Bis zu 14,4 Megabit Sekunde hat ja das Vodafone Netzwerk im Angebot und die sollen dann auch ausgenutzt werden können. Oh, man darf interessiert sein da auf die Preise, die stehen leider nicht ganz fest, aber ich schätze mal, dass die gar nicht mal so teuer sind, weil das eben ausgewiesen ist als spezielle Vodafone Tablets. Ich weiß also nicht, welcher Hersteller da wirklich da hinten dran steht, weil Vodafone, klar, stellen ja selbst keine Hardware her. Das heißt, sie müssen von irgendjemand produziert worden sein. Also, so wie ich das jetzt von den Abbildungen sehe, wobei auch da weiß ich nicht, ob die Abbildungen schon final sind, sieht es aus wie das Galaxy Tab 7 Zoll und das Galaxy Tab 10.1. Also, ich denke mal, diese Geräte werden von Samsung wohl gebaut werden. Ja, genau. Ja. Also ich denke, die werden zum ordentlichen Preis verfügbar sein. Schätze ich mal, hoffe ich mal. So, jetzt komme ich zu was. Und zwar am, sagen und schreibe, am 10. August haben wir eine Hörerzuschrift bekommen von Marc. Sorry, wir haben es irgendwie verpeilt. Ich glaube, jeder hat sich auf den anderen verlassen hier bei uns, dass er das bearbeitet. Und zwar ging es darum um Screen Capturing. Ja, ob man da was empfehlen kann und so weiter und so weiter. Ich habe mal noch mehrere Sachen dazu rausgesucht. Ja. Also es ist gar nicht so unproblematisch. Es ging wohl hauptsächlich um Video zu capturen von einem Samsung Galaxy S2 Gerät. Also unabhängig von dem Gerät ist es relativ schwierig, klipp und klar gesagt. Also Screenshots ohne Root-Funktion, also ohne, dass man das Gerät rootet, ist möglich, geht auch ganz gut. Man muss da das SDK herunterladen und installieren auf dem Rechner. Und ich habe hier so ein Video verlinkt, das ist zwar in Englisch, aber es erklärt alles ziemlich gut, was man machen muss, die einzelnen Schritte. Und dann kann man eben Screenshots aufnehmen von dem Gerät, falls das kein Gerät ist, wo das eben separat also ermöglicht. Ich weiß nicht, ob das Galaxy S das kann. Also beim Galaxy Tab gibt es eine Funktion, man drückt die Zurücktaste, bleibt da drauf, ja, also den Backkey, und dann auf die Power-Taste und dann macht das Gerät einen Screenshot. Ich weiß nicht, ob diese Funktion beim Galaxy S2 auch so funktioniert. Wenn ja, kann man sich das natürlich sparen mit dem SDK, weil das ist schon ein gewisser Aufwand, das Ganze zu installieren, einzustellen, dann das Programm zu starten und damit dann den Screenshot zu machen. Aber es ging ja hauptsächlich um Video Capturing, wenn ich das richtig verstanden habe, und da ist ohne Routing ziemlich schlecht. Ich habe zwar hier eine Alternative entdeckt, wie man das machen kann. Auch das läuft über das SDK. Das muss man sich angucken. Das ist mehr oder minder ja, ziemlich aufwendig und ist noch ein bisschen Frickelarbeit. Ja. Läuft über. Oh, jetzt kommt's. Java. Gruseln. Und aber das kann man sich mal vielleicht antun. Ansonsten geht es also so richtig schön, nur wenn das Gerät geroutet ist. Dann gibt es den Screencast und Screen Recorder. Diese Tools, die gibt es im Market zum normalen Download, sowohl in einer freien Version als auch in einer Pay-Version. Und da kann man dann recht komfortabel und mit einer einigermaßen guten Framerate diese Geschichten aufnehmen, was am Handy-Display passiert. Aber wie gesagt, Nachteil ist, das Gerät muss geroutet sein. Ob sich das dann lohnt, dafür das Gerät zu routen, das muss jeder selbst wissen. Ja. Ja, also ich habe mal die ganzen Links, sowohl zu den Screenshots, Video, die Root-Version und die Alternative ohne Root, dann verlinkt im Begleittext. Ich hoffe, dass du, lieber Marc, damit was anfangen kannst. Und da wir jetzt gleich dabei sind, eine Anfrage von heute, das ist ein Unterschied, ja. Der arme Marc hat seit 10. August müssen warten. Ja. Sorry, sorry, sorry nochmal. Da hat es der Florian jetzt schon besser, die Anfrage kam also heute dran, am 12. September. Und er schreibt, ich bin treuer Fan deiner Podcast, deiner zwei Podcasts, das ist an mich gerichtet, und wollte mal deinen Rat einholen. Mein Problem ist, dass sich bei meinem Galaxy S immer schneller der Akku entleert. Meine Fragen: Gibt es ein Programm, mit dem man den tatsächlichen Zustand des Akkus erfahren kann, wie viel Restkapazität noch vorhanden ist und ob er getauscht werden muss? Gibt es ein Programm, mit dem man Stromfresser-Apps auf die Spur kommen kann? Vielen Dank im Voraus, Gruß, Florian. Also, ha! Also zunächst mal, die Stromfresser kannst du ganz einfach sehen ab Android 2.2. Geht das sehr schön mit integrierten Mitteln, die also quasi schon auf dem Handy vorhanden sind. Einfach in die Settings gehen, also in die Einstellung, dann auf About Phone, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch ist, über das Telefon oder sowas. Dann Telefoninformation, ja. Telefon, ja. Und dann ist dort ein Punkt, das, also Battery Usage, ja. Nein, Battery Usage heißt das bei mir. Ja, ja, Energieverbrauch. Energieverbrauch, sehr schön. Ja. Du hast aber ein HTC. Ja, Sensation, da weiß ich auch nicht genau. Die haben auch wieder was Eigenes gebacken. Kann sein, dass es dann wieder ein bisschen anders genau. als möglich. Ja, ja, und das, und dort sieht man dann, also ohne dass man zusätzliche Software installiert, welche Programme wie viel Strom verbrauchen seit dem letzten Laden. Also das heißt, da muss man aufpassen, wenn man das zum Beispiel gerade weggemacht hat vom Ladegerät, dann kann natürlich sein, dass jede App, die man dann startet, auf einmal 30%, 40%, 50% Strombedarf hat. Ja, also da nicht erschrecken. Am besten ist, wenn man das Handy eine Zeit lang anlässt, ein paar Stunden, ja, und dann erst schaut, welche Apps dann eben viel Strom verbraucht haben. Zum Beispiel kurz bevor man laden muss, diesen Menüpunkt aufrufen und dann gucken, dann sieht man genau, welche App hat wie viel verbraucht. Ich sag dir aber gleich, an erster Stelle wird fast immer das Display sein. An zweiter Stelle wird fast immer die Datenkonnektivität stehen, das heißt 3G beziehungsweise danach Wi-Fi. Wi-Fi braucht nicht so viel Strom übrigens wie 3G. Und das werden also die Hauptverbraucher sein und dann eben werden die Programme folgen. Wenn da sich irgendwas tut, also wenn da irgendein Programm vor dem Display ist, dann gleich runterschmeißen. Dann das stimmt was nicht. Gleich runterwerfen damit. Das kann ja mal gar nicht sein. Ja, also und jetzt wegen dem Zustand des Akkus. Da gibt es ein schönes Programm, das nennt sich ZD-Box. Und mit diesem Programm kann man genaue Informationen sehen und auch den Zustand des Akkus, also quasi der Gesundheitszustand, der wird einem angezeigt und dort sollte normalerweise gut stehen. Wenn da natürlich in einem miserablen Zustand wäre, würde das Programm das anzeigen. Allerdings, wenn der Galaxy S2 Akku jetzt schon, oder beziehungsweise der Galaxy S Akku, ist ein Galaxy S, okay, ne, das ist was anderes. Das Galaxy S gibt es ja schon eine Zeit lang, weil normalerweise sollte ein Akku durchaus mindestens 1 bis 2 Jahre halten, auch wenn man den ganz schlimm behandelt. Ja, also wenn man den mal am Anfang gut behandelt hat, ein paar Mal voll werden gelassen hat und dann entladen ließ, dann kann man eigentlich immer zwischendurch laden mit Autoladegerät, mit normalem Ladegerät, alle 5 Minuten anstöpseln. Das macht überhaupt kein Problem. Diese Akkus halten das aus. Weil die Ladeelektronik, die in den Geräten steckt, ist ziemlich gut geworden mittlerweile und das ist absolut kein Problem. Ja, also und diese CD-Box-App, die ist kostenlos, die kann man installieren. Am besten aber die Hintergrunddienste, beziehungsweise die Dienste, die man eben nicht benutzen will, abschalten, beziehungsweise dafür sorgen, dass die App auch richtig beendet wird, wenn man sich das angeguckt hat, weil die App selbst braucht auch ein bisschen Strom. Ja. Und dann einfach die App dann beenden. Ja, genau. Ich hoffe auch hier, Florian, dass ich dir damit helfen konnte. Schauen wir mal. Was ich noch gern dazu sagen möchte, und zwar erfahrungsgemäß ist es so, dass Handys sich, oder Entschuldigung, dass das Android-System sich bei den Handys kalibrieren muss. Mhm. Das heißt, wenn man das Gerät nie leer werden lässt, dann stimmt die Anzeige gar nicht. Dann sagt er schon, es ist am Ende, obwohl wir das noch 3, 4, 5 Stunden halten. Ja. Also deswegen ist immer wichtig, man soll das Handy auf jeden Fall auch leer werden lassen, dass Android diese Leistung kalibrieren, die Anzeige kalibrieren kann. Mhm. Ja. Das ist also wenn man das nie gemacht hat, das kenne ich von mir, ich habe das bei Motorola am Anfang nämlich auch nicht gemacht. Und ja, ich habe auch gedacht, warum ist das so schnell leer? Und nachdem ich 2, 3 Mal habe leer werden lassen, hat auf einmal die Anzeige gestimmt. Und da, wo früher dann 30% waren, waren dann jetzt dann nur noch 60% oder 70%. Mhm. Ja. Ja, das ist richtig, genau. Also die Elektronik muss ich dann natürlich auch drauf einstellen, klar. Übrigens bei jedem Akku, wenn man den rausnimmt und reinsetzt, dann sollte eigentlich neu kalibriert werden. Ich habe auch ein schönes normales Festnetz vom Telefon, da ist es genauso. Also einmal den Akku rausgenommen und dann muss ich das leer werden lassen, schon stimmt die Anzeige nicht mehr. Sehr lustig noch. Also, dann was Sagenumwobenes will ich ganz schnell abhaken. Jelly Bean soll der neue Name des Nachfolgers für Ice Cream Sandwich sein. Oh, Jelly Bean, ich habe noch nicht mal Ice Cream Sandwich. Ja. Ist noch weit weg. Und jetzt ist Jelly Beans. Oh, ich kann mich nicht mehr hören. Ne? Weißt du, was das ist? Das ist deine automatische Volume Detection. Wenn du nämlich Bei mir? sprichst, ja, wenn du nämlich sprichst und dein Pegel runtergeht, ist mein Echo weg. Und am Anfang bist du dermaßen übersteuert, solange bis eben die automatische Volume Positionierung dann aktiv wird. Okay. Genau. Hurra. Ich krieg noch die Krise hier, Mann. Echt, ich krieg noch die Krise. Also, dann was Neues von der Patentrollfront. Wie ihr vielleicht gehört habt, Samsung hat eine eingefahren bekommen von Düsseldorf. Das habe ich nicht anders erwartet. Ja, Düsseldorf ist das Texas von Deutschland. Ja, was so Klagen betrifft, eben wegen zum Beispiel jetzt Geschmacksmuster. Es ging also hier nicht um Patente, sondern um Design. Ja. Und jetzt hat Apple erstmal recht bekommen und die Samsung Galaxy Tabs 10.1 dürfen erstmal nicht verkauft werden. Dazu sage ich aber gleich noch was. Samsung akzeptiert das Urteil nicht und geht natürlich da in die nächste Instanz, wie zu vermuten war. Und damit dürfte dann auch dieses unglaublich ja, sinnfreie Urteil von Düsseldorf aufgehoben werden. Das ist eigentlich normal so. Also Düsseldorf kriegt man fast immer recht, so als Troll, und in der nächsten Instanz eben dann nicht mehr. Gut, das wird Samsung machen. Und sie drohen natürlich da auch gleich noch. Und Samsung könnte sich rächen. Ja. Ich denke, dass die jetzt weitere Ansprüche stellen, und zwar an iOS. Also das könnte durchaus möglich sein, dass Samsung jetzt weiter den Rechtsstreit verschärft und seinerseits wiederum gegen Apple klagt. Also Samsung könnte sich da bitter rächen dafür, nicht nur mit diesen Klagen, da hätten sie nämlich auch gute Chancen. Samsung hat etliche Patente, die eventuell durch das iPhone verletzt werden. Das ist ja auch noch anhängig, diese Verfahren in den USA. Da wird also auch noch drüber verhandelt. Und so könnte natürlich auch rein theoretisch zum Beispiel in den USA ein Verkaufsstopp für das iPhone erreicht werden. Ja. Es geht also ein bisschen langsamer natürlich in den USA als bei uns. Ja, das Ganze ist halt im Laufen. Was auch interessant ist, wenn Samsung sich komplett wäscht, ich weiß nicht, wie das ist, weil die internen Abteilungen sind da immer ein bisschen, also ich drehe dich jetzt mal runter, jetzt kommen hier noch ganz komische Geräusche hier, das ist ja unglaublich. Ja, das ist, habe ich ein bisschen Faden verloren, sorry Leute. Also es ist auf jeden Fall noch nicht ganz klar, was da jetzt weiter passiert. Auf jeden Fall könnte Samsung, je nachdem wie die internen Abteilungen so zusammenarbeiten, auch die Halbleiterproduktion an Apple stoppen. Also Samsung hätte die Möglichkeiten, wenn Apple den Bogen überspannt, dass sie ganz große Schwierigkeiten machen könnten, denn Apple könnte das nächste iPhone nicht ausliefern, wenn Samsung, sage ich mal, den Hahn zudreht bei den Chip-Lieferungen von oder an Apple. Ja, ob das passiert, das möchte ich mal noch dahingestellt sein lassen, weil, wie gesagt, die Abteilungen Samsung Halbleiter und so, die arbeiten ziemlich unabhängig getrennt voneinander. Und ja, dann könnte natürlich auch sein, dass das ganz normal weitergeht, da die Abteilung ja keine Probleme hat mit Apple, sondern es ist eine andere Abteilung, die Probleme hat. Naja. Ja, das eine hat ja mit dem anderen nur in Anführungszeichen was zu tun, ne? Ja, ich meine, was natürlich passieren kann, ist, dass die Konzernleitung hier sagt, okay, ja, jetzt reicht's uns aber, ja, wenn Apple verantwortlich ist für was weiß ich, Millionen Umsatzverluste, dann könnten die natürlich auch sagen, die Konzernleitung so, dann werden wir dafür sorgen, dass Apple jetzt auch ein paar Millionen oder Milliarden Umsatzverlust erleidet. Ja. Übrigens könnte auch noch eine Schadensersatzklage gegen Apple anhängig sein, wenn nämlich jetzt in der nächsten Instanz Samsung sich gegen Apple durchsetzt, was das Galaxy Tab 10.1 betrifft in Deutschland, dann haben die auch Möglichkeit, Schadensersatz für den Ausfall eben der Einnahmen von Apple zu bekommen. Und das dürfte auch in einer, ja, sagen wir mal, zweistelligen Millionenhöhe sein, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Eventuell sogar mehr. Ja, so sieht das aus. Also, boah. Also, so viel zu dem Thema. Übrigens, das Galaxy Tab 10.1 ist weiter auf dem Markt. Kann man also weiterhin kaufen. Es gibt nämlich ein paar Schlupflöcher. Die Händler dürfen halt das Gerät in Deutschland nicht kaufen. Aber Samsung liefert natürlich von anderen Ländern aus an die Händler. Und bisher gibt es das Samsung Galaxy Tab nach wie vor im Handel zu kaufen. Also, Leute, Galaxy Tab 10.1 von Samsung ist ein Spitzengerät. Wer das schon mal gesehen hat, der weiß, was ich meine. Es ist wirklich ein Top-Teil. Kein Wunder, dass Apple Angst hat vor dem Teil und versucht es durch das Gericht den Verkauf zu verbieten, weil die wissen nämlich, dass sie technisch gegen das Galaxy Tab 10.1 überhaupt nicht anstinken können. Also Leute, wenn ihr das wollt, das könnt ihr ganz normal kaufen und dürft jeder gut sortierte Händler in seinem Sortiment haben. Kein Problem. Also es gibt auch keine rechtliche Grundlage für die Einzelhändler, den Verkauf zu stoppen. Das bezieht sich nur auf die Lieferungen von Samsung Deutschland an die Händler. Es bezieht sich sogar nicht mal auf die Filialen von Samsung in anderen Ländern. Also da wird es, wenn die Logistik gut klappt, wird es da keine Probleme geben mit der Lieferung von den Galaxy 10.1 Tabs. Puh. Ja. Ja, dann habe ich was wieder von unserer schönen Patent-Polka. Und zwar diesmal eine etwas meines Erachtens positive Nachricht. Mhm. Und zwar ist das Ganze langsam auch mal der Regierung aufgefallen. Mhm. Und im Kongress wurde auch das Thema jetzt mal hier zur Brust genommen. Und es wird Änderungen geben. Änderungen im Patentgesetz. Mhm. Zum Beispiel war die ganze Zeit das sogenannte First-to-Invent-System genutzt. Das heißt, die Erfindung selbst oder Zeitpunkt der Erfindung war geltend. Mhm. Das soll geändert werden, und zwar der Zeitpunkt der Registrierung, also der Patentierung, soll gelten. Dadurch werden natürlich viele umstrittene Dinge ausgehebelt. Da kann, ja, so kommt einer, ah, guck, ich hab da was gemacht, und der nächste sagt, ah, nee, ich hab's gemacht, ich war früher. Das gibt keine Debatte mehr dann, weil, wenn's gemeldet ist, patentrechtlich eindeutig gemeldet ist, dann gibt's da auch kein Hin und Her mehr. Was natürlich, grundsätzlich soll auch, das Patent selbst, das abgegeben oder was vergeben wird, auch einer höheren, sage ich mal, Prüfqualität entsprechen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass nicht einfach einer kommt, guck mal da, ich habe so ein Ding, da kann man draufklicken, das lasse ich mir patentieren, sondern das muss dann schon ein bisschen spezieller sein. Jetzt einfach gesagt. Ja. Also es muss wirklich detaillierter und auch eindeutig beschrieben sein. Mhm. Und dadurch soll natürlich auch die Rechtssicherheit in den entsprechenden Verfahren stabilisiert werden. Ja, wo ich jetzt Problem darin sehe, ist, dass eben kleine Unternehmen, kleine oder einzelne Erfinder sozusagen sich da überhaupt gar nicht mehr schützen können, weil die ja das Geld nicht haben, sage ich mal, um das ganze patentrechtlich abzusichern, vor allem nicht in den USA, da braucht man schon ein bisschen Kohle dafür, ja. Und jetzt wird sich zeigen, inwiefern das jetzt eben dann solche Patentrolle wie Apple oder Oracle in den USA stoppen kann oder wie sie alle heißen. Das wird sich dann auch noch zeigen. Gut, man hat zumindest mal ein Datum, ja, wo man dann sagen kann, okay, hier, das wurde eingereicht. Und derjenige, wo das zuerst eingereicht hat, der hat eben das Recht auf seiner Seite. Das ist natürlich einmal das Positive. Das könnte natürlich schon dazu führen, dass eben solche Patentstreitigkeiten generell, etwas vermindert werden, ja, die Anzahl davon. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann auch leicht gestritten werden könnte, ob das, naja, nee, ich möchte nicht sagen, ob das rechtens ist, wäre dann rechtens, wenn da das Gesetz durchkommt. Aber ja, jetzt stell mal vor, eine kleine Firma hat jetzt was Neues, ja, sagen wir mal, ein Gerät erfunden, ja, neues, was auch immer, und dann kommt ein größeres Unternehmen, kriegt Wind davon und tut sich sofort alles Mögliche in dieser Richtung patentieren lassen, und der Kleine, der guckt dann in die Röhre. Ja gut, ich meine, zum Patentieren lassen muss man auch was vorlegen. Also es ist ja Ja, nicht so, das ist dass ja man von jetzt hört, der hat jetzt, was weiß ich, einen einhändigen Gummihandschuh gemacht und dann gehe ich einfach hin und sage, ich patentiere mir jetzt einen einhändigen Nein, Gummihandschuh, aber, sondern nein. ich muss ja auch entsprechend das belegen. Ja, klar, also so eine große Firma kann innerhalb von, ja, was weiß ich, ein paar Tagen technische Zeichnungen anfertigen von den Informationen, die er dem kleinen Erfinder geklaut hat. Ja, das ist kein großes Thema. Aber Dann ich glaube, du gehst auch zu weit. Ich da, denke, es gibt ja auch noch, ich meine, wir reden zwar hier vom Patentrecht, ja, aber es gibt ja immer noch auch das Recht auf geistiges Eigentum. Also ganz so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. ja gut, Also aber wenn das, wenn. ich glaube nicht, dass man das so einfach aushebeln kann, indem man sagt, so, ich melde es jetzt einfach an, weil der kein Geld dazu hat. Ich glaube, denen geht es eigentlich nur darum, nehmen wir Ja, mal die Patente zum Beispiel von Nortel, ja, aber wie Tausende von willst du das dann Patente. unterscheiden? Wie willst du das denn unterscheiden? Wenn das Gesetz zählt, das First to Register, so, und ja, und da, der Erste, der das Patent eben registriert, der hat dann die Rechte. Ja. Ich meine, wir haben den Ansonsten gibt es ja Gesetzesentwurf Widerstreitigkeiten. noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon existiert, der richtige Gesetzesentwurf. Also, weil es steht ja nur da, dass drüber, ob Obama das überhaupt unterzeichnet. Aber bis jetzt habe ich noch keinen wirklichen Gesetzesentwurf gesehen. Dass da gewisse Dinge mit drinstehen, es ist ja nicht nur ein Satz, sondern es ist ja ein ganzes Regelwerk. Und da muss man, glaube ich, erstmal genau reingucken. Okay. Aber was ich verstehe, warum, dass die das machen, wie gesagt, nehmen wir mal Nortel mit, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, 4000 Patente. Ja, das sind Patente dabei, wo einfach, ah, da kaufen wir von dem einfach das Patent oder der hat es angeblich erfunden und der hat es angeblich erfunden, dann haben die die Sachen gesammelt. Und irgendwann ist es dann wieder von einem gekauft worden zum nächsten und zum Schluss hat man dann ein Sammelsurium von 4000. Wer kann dann noch nachvollziehen, wer es eigentlich wirklich erfunden hat? Keiner mehr. Und das ist das Problem dabei. Und deswegen auch diese langfristigen Rechtsstreitigkeiten, die da stattfinden, weil manche, auf dem Papier steht zwar, okay, ich habe das Patent, aber nachvollziehbar ist es nicht mehr. Weil das schon, dieses Patent schon über, was weiß ich, über 500 Firmen gerutscht ist. Ich übertreibe jetzt, aber das kann es nicht sein. Deswegen finde ich das schon gut, es muss aber auch gut geregelt sein, weil das Recht auf geistiges Eigentum darf trotzdem nicht verletzt werden. Das muss man ja auch nochmal sehen, das gibt es ja auch noch als eigenes Gesetz. Geistiges Eigentum. Ja. Okay. Nein, allein der Begriff ist ja, wird ja heftig diskutiert, ja, geistiges Eigentum. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild male, Ja, ja? komm, das ist eine Endlos-Diskussion jetzt. Das kann man vergessen. Das ist Oder eine wenn ich jetzt Endlos-Diskussion. ein Android-Telefon erfinde, in Anführungszeichen, ja? Ist ja jetzt mal wurscht, ja? Und bastel es irgendwie zusammen und es ist halt eins mit fünf Displays. Ja? Und es ist nicht patentiert, es ist trotzdem erstmal in einem gewissen Maße geschützt. Ja, aber dann ist das dasselbe Problem. Was ist, wenn jetzt ein anderer so eine ähnliche Idee hatte? Ja, was weiß ich, mit vier Displays? Ja, hat er das schon gemacht? Ja, und dann? Ja, dann haben wir wieder das Problem. Ja. Also entweder zählt das Gesetz First to Register oder es zählt das Gesetz First to Invent. Ja, also beides zusammen geht nicht. Entweder oder. Und beides hat eben Nach- und Vor- und Nachteile. Ja. Das ist eben. Also dann, ich würde sagen, lassen wir uns das mal abwarten. Ich hoffe, dass damit dieser ganze hin und her, dass das ganze hin und her dann mal aufhört, weil ehrlich gesagt, es nervt wirklich Ja, es richtig im nervt Moment, ja. sehr. Es ist Sehr. unglaublich, ja. Da kommt einer, macht einen Apfel vom Baum und dann wird er gleich verklagt, so du bist Evas Bruder oder sowas. Also, nee. Naja. Was Ja. erfreulich ist, ist aber noch, du hast was geschrieben wegen Google Apps. Google Maps, Entschuldigung, Apps. Ja, Google Maps, ja genau, da gibt es ein tolles neues Update. Ich weiß nicht, hast du schon drauf gemacht? Hast du schon geupdatet? Ja, das ja, logisch, wird, oder? Es wird bei mir automatisch geupdatet. Ich konnte jetzt nur ein bisschen schönere Grafikdarstellung sehen, aber ansonsten. Also es hat sich die Grafik ein bisschen geändert, wie du schon gesagt hast. Also die ist ein bisschen schöner gemacht, die Map. Wobei das Wichtigste, man kann jetzt Bewertungen abgeben mit Bildern. Mhm. Und das finde ich ziemlich gut, weil es gibt viele Lokationen, wo einfach noch keine Bilder drin sind und da kann ich einfach direkt Bilder mit an die Rezensionen anfügen. Okay. Und das fand ich schon ziemlich gut. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, die Map ist erheblich schneller geworden. Ist es dir aufgefallen? Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja, ist ein bisschen schneller ist es schon. Ich denke, das hat was mit der Grafikdarstellung zu tun, weil das sieht mir sehr stark aus, als ob da diese komplette Vektororientierung, die ja schon seit einiger Zeit eingeführt wurde, nochmal richtig gut überarbeitet wurde. Das sieht auch jetzt gestochen scharf aus alles. Ja gut, das war ja auch was, wir hatten nicht keine alleinige Vektorversion. Das war so ein Mischwerk noch gewesen. Und ich vermute, dass es jetzt rein Vektor nur noch ist. Ja. Also auf jeden Fall, der einzige Nachteil natürlich wieder die Größe. Ich kann nur sagen, das Ding wird immer größer und immer größer und immer größer. Wenn es so weitergeht, dann ist mein Telefonspeicher nur wegen Google Maps voll. Ja, das ist wirklich so. Also da muss dringend was gemacht werden dagegen. Ja, dringend ein App to SD oder sowas, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Dass man zumindest mal Funktionen, die man nicht so häufig braucht, auslagern kann oder so. Ja, genau. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was das Problem ist wegen den Widgets, weil Widgets sind ja von der SD-Karte nicht möglich und Google Maps hat ja einige Widgets, aber da müsste man das halt so machen, dass der Benutzer die Wahl hat, so wie auch einige Programmierer das machen, dass man App to SD auswählen kann und dann kann man eben die Widgets nicht nutzen. Die funktionieren dann einfach nicht. Also das ist kein Hexenwerk, das kann man programmiertechnisch machen. Also das heißt, entweder im Speicher mit Widgets oder auf der SD-Karte ohne Widgets. Ja. Weil das ist echt nicht mehr tragbar, das geht nicht. Und ich hoffe, dass dann in der nächsten Version von Android Ice Cream Sandwich diese ganzen Updates bei Google Maps mit eingeflossen sind, so dass die zumindest mal wieder von vorne mit bei Null anfangen. Ja. Weil ja dann die aktuelle App im ROM quasi drin ist. Ja. Aber das oder die lagern es komplett aus, das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich ein Vorteil für die Benutzer, die gehandicapt sind durch ihre Netzanbieter beziehungsweise durch die Hardwarehersteller. Aber das geht echt nicht mehr. Also ich weiß, als letztes Mal geguckt habe, das war vor dem Update, waren es 12,7 Megabyte für die Google Maps App. Also das kann es nicht sein, ja. Das ist wertvoller Speicher. Ja. Da muss noch was getan werden. Auf jeden Fall. Ah ja, gut, hoffentlich hat uns Google jetzt erhört. Die hören ja bestimmt auch unseren Podcast. Ja, ganz bestimmt, ja. Direkt im Googleplex, ja, sitzen jeden Montag um 18 Uhr, ja, die Mitarbeiter von Google gespannt vor den Monitoren, ja, und verfolgen hier unser Podcast. Vielleicht der ein oder andere. Man darf es ja auch nicht schlechter machen, ne? Ja, ja. Ja, gut. Okay. Ja, du hast ja auch noch was Schönes. Oder was heißt hier was Schönes? Was Interessantes? Ja, und zwar, es ist jetzt tatsächlich so, bisher hat es ja immer geheißen, ja, also gut, Apple, also Quatsch sage ich, Apple, Android hat zwar jetzt höhere Verkaufszahlen, aber Apps werden natürlich viel mehr auf dem iPhone benutzt als bei den Android-Benutzern. Das ist jetzt vorbei, denn Android überholt Apple auch bei den App-Downloads. Und zwar ganz gewaltig, das hätte ich gar nicht vermutet, also ich lasse mich immer wieder überraschen. Und zwar hat jetzt Apple also 8,1 Milliarden App-Downloads dieses Jahr geschafft. Und im Vergleich zu Apples iOS-Devices und damit zählen auch das iPad sozusagen mit rein, sind es bei 6 Milliarden. Also glatt 2,1 Milliarden Mal mehr Apps heruntergeladen auf Android als auf iOS. Ein schöner Erfolg, oder? Ja, wow. Mhm. Das sind Zahlen. Also, auch hier die Entwickler. Keine halben Sachen. Auch hier die Entwickler sollten da mal das im Auge behalten, ja. Mal Ja, die sehen. beschweren sich ja immer. Oh, wir verdienen ja nichts auf Android. Ja, ah ja gut, ach, da hast du jetzt wieder was gemacht. Jetzt Ja, kommen ne. wieder wahrscheinlich welche rausgekrabbelt, die sagen, ja, aber bei den Paid-Apps, da wird mehr verkauft bei Apple als bei Android. Und ehrlich gesagt, das möchte ich gar nicht bestreiten, dass dem so ist, ja, zumindest im Moment noch. Ja. Weil, ja, wie soll ich sagen, wir hatten das Thema schon mal gehabt. Offenbar sind eben bei Android die Nutzer nicht bereit für Furz-Apps halt Geld hinzublättern, während die bei iOS die User das offenbar gerne machen. Ja, Ja? ich Warum, sag weiß ich nur, I am nicht. rich. I'm Sag rich, dir das. genau. Take my money, I'm rich. I'm rich, Millionär geworden mit nichts. Genau. Einfach nur, du bist cool, wenn du es drauf machst. Ich meine, das kann zwar nichts, macht zwar nichts, aber wenn du es drauf machst und es kostet, Dann glaube bist du ich, cool. $999 oder $99, ich weiß gar Ja. nicht mehr. Ja, das gab es wirklich. So eine App Ja. gab es wirklich. Und zwar war das ein Diamant. Ja, das war einfach nur ein Diamant auf dem Bildschirm. Also quasi nur ein Diamant ist eingeblendet worden auf dem Bildschirm. Sonst nichts. Ein bisschen, glaube ich, gefunkelt. Ja, das war's. Also richtig sinnlose App. Ja, aber ich glaube, das war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war jedenfalls das Maximum, was ging im App Store. Ja. Und die App wurde tatsächlich verkauft. Also so krank sind manche. Ja, und Ja. zwar so verkauft, dass der Mann jetzt Millionär ist. Das ist kein Witz. Ja, es ist Und das ist doch total zwar hat sich krank, da oder? Folgendes passiert. Das sind nämlich die wirklich besser Verdienenden hingegangen, haben gesagt, es ist cool, das drauf zu haben. Ja. Es ist ein Trend, das drauf zu haben, weil wenn man ein iPhone hat, muss man das drauf haben. Und Die müssten das Handy abgenommen bekommen, ja, und nach Afrika verfrachtet werden, in irgendein Dorf, ja, wo keine Hilfslieferungen ankommen, und da sollten sie sich da mal rumschlagen dann, ja, mit darf ihrem ich dir mal Leben. was Das ist sagen? Ich finde unglaublich. es gut. Ich finde es gut, dass solche Leute nicht im Android-Bereich Ja, unterwegs sind. Also die sollen nur dort bleiben. das Das kann ist ich nur genau voll unterstreichen. richtig. Das kann ich nur voll unterstreichen. Also bitte, Leute, ja, nicht, keine Android-Handys kaufen, ja. Also ich sage nur Apple the place of snobs und Android the place of Ja, nerds. aber komm, jetzt lassen wir nicht, jetzt wollen wir auch nicht zu arg, weil es gibt auch bei Apple vernünftig User, die das auch schon eingesehen haben, ja, im iOS, im App Store und so weiter. Und auch da gibt es dann Leute, die das natürlich absolut lächerlich Ja, finden. ich habe ja das auch nicht, das gilt ja auch nicht für Nicht alle. Ich meine auch allgemein nicht alle halten, genau. Android-User sind Nerds. Da gibt es ja auch ein paar Snobs. Genau. Aber man muss den Groß sehen. Also, Genau. und da ist, denke ich, diese Philosophie schon richtig. Also Samsung bringt auch, weil wir gerade von Snobbyismus und so weiter sprechen, ich weiß nicht, ob das was zu tun hat. Auf jeden Fall bringen Lobbyismus. die Pure Ich mag Priest keine Ismen. auf jeden Fall bringt Samsung den Pure Priest Launcher raus. Ja, What Pure the Priest fuck is Launcher. that? Und das ist einfach nur ja, eben ein Launcher, wo eben die normale Standardoberfläche ersetzt. Interessant, dass das gerade Samsung rausbringt, die ja mit TouchWiz extra eine alternative Oberfläche gemacht haben für Android. Die Bewertungen sind allerdings nicht ganz so gut. Dafür will aber Samsung in der Vollversion, ich glaube, 1,27 € haben. Ja. Und ja, so viel zum Snobbyismus. Also das ist doch auch schon mal heftig, finde ich. Also für so einen Launcher, wo es dann doch also unvergleichbar bessere Alternativen gibt, ja, auf dem Android-Market kostenlos, dass sie dann wagen, einen mittelmäßigen Launcher zu starten und dafür auch nur in der Vollversion Geld zu verlangen. Also Darf ich mal eine da muss man Zwischenfrage auch schon stellen? Samsung geschädigt sein, um das zu machen, ja. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, Ja, Rio? Wird bitte. dann gleich der Diamant eingeblendet? Nein. Nein. Nein, aber es ist sehr spartanisch gehalten, ja. Es hat sehr wenig Funktionen. Widgets ja, werden auch schwierig da. Also vielleicht ist ja das Geheimnis. Weniger ist ja oft mehr, weißt du? Ja. Weniger ist oft mehr, Aber ich weiß, was wir noch viel, viel mehr haben seit kurzem, ne? Alle beide. Ja. Und zwar, falls es, ich mein gut, es ist schon vielen Leuten zu Ohren gekommen, aber falls es den heutigen Zuhörern noch nicht zu Ohren gekommen ist, es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, über ein Balancing-System gratis SMS zu verschicken. Ja, und jetzt klar, Achtung jetzt. Jetzt, was ist ein Balancing-System? Ja, ne? Da kommt jetzt gleich mal die große Frage. Nein. Aber die Idee ist verdammt gut und was willst du dazu sagen? Ja, damit jetzt nicht gleich alle Leute abschalten, also Gratis-SMS, ja, das ist so gruselig. Weißt du, es gibt so viele verschiedene Dienste, die Gratis-SMS anbieten, zum Beispiel über das Web, ja, damit einem Angst und Bange, ja. Meistens ist das dann, man schreibt SMS, ja, hat, was weiß ich, 50 Zeichen, der Rest ist dann Werbung, der bei dem anderen eingeblendet wird und so, ja. Aber das geht hier wirklich ganz, ganz anders. Ja. Also das ist nicht so ein Free-Web-SMS-Dienst oder sowas. Ja. Nur um das vorneweg zu sagen. Ja. Vielleicht sollte man mal erklären, weil viele stellen sich die Frage, Free-SMS, das geht ja gar nicht, das kostet ja alles Geld und so weiter und so fort. Deswegen auch das Balancing-System. Mhm. Also die Firma macht Folgendes. Ich versende eine SMS, das kostet diese Firma Geld. Mhm. Ja, ich bekomme eine SMS, damit verdient diese Firma Geld. Ja. Das heißt, es hält sich die Balance. Ja. Jetzt habe ich eine Anzeige, eine prozentuale Anzeige. Wenn ich eine SMS verschicke, wird die gemindert. Also von 100% geht es dann runter, was weiß ich, auf 80%. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schritte im Einzelnen sind. 5% pro SMS. 5% pro SMS. Ja. Gut, dann habe ich halt 95%, dann bekomme ich wieder eine SMS zurück und PEM habe ich wieder 100. Genau. Wenn ich jetzt wirklich mal auf 0 lande, kann ja passieren, wenn mich jetzt niemals jemand anschreibt, dann komme ich irgendwann mal auf 0. Dann habe ich die Möglichkeit, indem ich halt eben Werbung, ja, womit die nämlich ihr Geld verdienen, dazu nutze, um Prozente aufzuladen. Das heißt, ich bestelle mir einen Otto-Katalog oder irgend so eine Geschichte, da gibt es eine Riesenauswahl. Und kann somit mein Limit wieder hochbringen. Das kann man aber auch noch anders hochbringen. Und zwar zum Beispiel, wenn man Bekannte, die auch UiLob haben, ja, also UiLob ist diese App, ja, wenn man die mit denen chattet, gibt es 1% pro Nachricht. Auch wenn man die Nachricht versendet. Das heißt, wenn ich dir 20 Nachrichten schicke, ja, über UiLob, dann kriege ich 20% gut geschrieben. Und wenn man einen empfängt, gibt es auch nochmal Gutschriften. Bei UiLob übrigens auch noch interessant, das gibt zwar keine Prozente, soweit ich das weiß, aber es ist ein kompletter Facebook-Chat-Client ebenfalls mit drin. Ha! Und der funktioniert sogar. Somit konnte ich IM Plus wieder entfernen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, siehst du mal. Ja, kannst Facebook mit einbinden, deinen Account, und dann kannst du ganz normal auch Facebook-Chat machen. Also nicht über SMS, sondern direkt richtig Facebook-Chat. Ich glaube, das gibt aber keine Energie, wenn man das macht. Weißt, was jetzt noch mich so richtig vom Hocker haut? Hast du dir eigentlich mal die Werbung von UiLob angeguckt? Nein. Da steht auf der Werbung drauf, Free Calls available soon. Ah ja, genau. Das heißt, wir können da noch viel mehr erwarten. Ja. Mal gucken, wie die das dann machen mit dem Balancing. Ich denke mal auf einer ähnlichen Basis. Mhm. Grundsätzlich ist es so, sie funktioniert, sofern die Internetverbindung ausreichend ist, weil man versendet die ja nicht übers Mobiltelefon, diese SMS, sondern halt über das Netz. Also über Daten, quasi. Über das Datennetz, genau. Was man noch dazu sagen muss, um das nutzen zu können, braucht man eine legitime deutsche Mobilfunknummer. Also nicht wundern, wenn ihr da eine einrichten müsst, und ihr müsst die auch per Realname registrieren. Ja, weil genau. Es ist in Deutschland Pflicht, dass man für jede Mobilfunknummer, auch wenn sie jetzt hier nur für SMS verwendet wird, sich vollständig registrieren muss. Ja, also man bekommt praktisch bei der Registrierung bekommt man automatisch eine eigene neue Mobilfunknummer, an die kann die SMS geschickt werden, und das ist auch die Nummer, die angezeigt wird, wenn man dann SMS jemand schickt. Ja. Und da muss man dann halt sich richtig registrieren. Man kriegt übrigens ein paar Nummern zur Auswahl, wo man dann auswählen kann, welche Nummer man dann gerne hätte. Das genau. Ist sehr schön gemacht. Also ja, wie gesagt, es funktioniert im Gros ganz gut. Heute habe ich ja einige Nachrichten von dir bekommen, die nicht angekommen sind. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich ja an meinem Arbeitsplatz leider sehr, sehr schlechte Mobilfunkverbindung habe. Ja, ich vermute, dass es damit zusammenhängt. Ja. Inzwischen, das Gerät wurde ja jetzt auch geladen. Ich habe das jetzt eine Zeit lang nicht angeguckt. Ja. Ich vermute, dass die jetzt wahrscheinlich alle da sind, die Nachrichten. Ja, also es ist so, muss man auch dazu sagen, Taskkiller, ja, wie immer. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Leute, benutzt keine Taskkiller. Auch das ist eine App, wenn ihr einen Taskkiller habt, der automatisch die Task beendet, dann könnt ihr das Programm vergessen. Das geht nicht, ja. Das Programm muss nämlich, also zumindest Dienste davon, muss im Hintergrund laufen, ja. Sonst geht das nicht. Das ist ja ganz logisch. Und wenn ihr einen Taskkiller habt, und der das Programm immer wieder automatisch beendet, dann könnt ihr natürlich keine empfangen. Es funktioniert erstaunlich gut. Es gibt so eine Funktion, die man aktivieren kann in den Settings, dass das komplette Programm immer im Hintergrund läuft. Bisher hatte ich das aber nie gebraucht. Obwohl ich das Programm, ich schalte praktisch das Handy ein, ich kriege eine SMS und ohne dass das Programm läuft, wird eben der Dienst von UiLob im Hintergrund aktiv und empfängt dann eben die SMS. Ja. Was das jetzt mit dir, mit der Datenverbindung und so weiter, da habe ich noch nicht, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Ich sehe es ja nachher sagen, dann, also wenn unsere Sendung fertig ist, gucke ich mal, was drauf ist, weil wie gesagt, das Gerät steht jetzt schon eine Zeit lang jetzt in der Station und ich war hier zugange, also das kann schon durchaus sein, dass ich es dann nicht mitbekommen habe. Okay. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, das ist ja ganz, ganz neu, der Dienst, und wir haben jetzt schon von den Bewertungen, ja, 963 5-Sterne-Bewertungen. Ja, also das ist ganz gut. Also, ganz, ganz neu ist es zwar nicht, aber es ist relativ neu. Die App, die mir jetzt hier, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, heißt UiLob. Es gibt übrigens jetzt noch eine andere App, über die bin ich übrigens zu UiLob überhaupt gekommen. Die nennt sich Pinger. Pinger funktioniert so ähnlich. Man kriegt auch da eine separate Nummer. Nur da ist es so, Aufladen der SMS geht nur durch oder des Kontos geht nur durch Empfang von anderen SMS. Da gibt es also keine weiteren Möglichkeiten, wie zum Beispiel Chat, Pinger zu Pinger oder eben solche Gewinnspiele oder Aktionen und oder Vouchers oder so, die es da gibt. Ja. Also da gibt es bei UiLob halt mehr Möglichkeiten aufzuladen. UiLob übrigens ein deutsches Startup-Unternehmen. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Also das heißt, die haben schon hier auf dem Markt auch dann sind die auch da heimisch, ja, und wissen dann halt auch, was bei uns abgeht. Also ich vermute, dass bei den Andrangszahlen, weil inzwischen spricht wirklich jeder darüber, ja, ich vermute, dass die hochschießen werden wie eine Rakete. Ich war ja auch am Anfang sehr, sehr skeptisch und habe erstmal überall rumgegoogelt wegen Betrug und was weiß ich alles. Aber es gibt nur positive Nachrichten im Netz. Es gibt also keine einzige Negativnachricht, dass da irgendwas faul wäre. Übrigens, die Nummer, die man bekommt, ist eine E-Plus-Nummer. Also nicht wirklich E-Plus, aber eine, die beim Anrufen in dieses Netz gezählt wird. Nein, nein, Entschuldigung, ganz kurz, das wollte ich gerade noch... Beim Anrufen bei SMS meine ich. Nein, ja, was willst du sagen? Wollte ich gerade eben noch sagen, also das sind zwar von den Vorwahlen her Blöcke, die E-Plus zugeteilt sind, werden aber als als neutrale Netznummern angesehen, sodass eben Leute, die jetzt zum Beispiel aus dem E-Plus-Netz an diese Nummern schicken, einen normalen Preis zahlen, als ob sie in ein anderes Netz geschickt hätten. Also kein jetzt E-Plus-zu-E-Plus-Tarif. Ja. Ach so, das meinst du. Okay. Ja, genau. Trotzdem, ja, dass es scheinbar E-Plus-Nummern sind. Ja, nee, das ist ein Blog, der speziell für Mediendienste, Streamingdienste, Streaming sage ich, Entschuldigung, Korrektur, für Datendienste oder Daten-SMS freigegeben wurde oder weiterverkauft wurde. Und um auch nochmal ein paar Bedenken zu zerstreuen, das sind keine Nummern, die irgendwie teurer sind als normale Nummern. Das sind ganz normale Mobilfunknummern. Also so wie wenn ihr zum Beispiel mit eurem Mobilfunknetz in ein anderes Mobilfunknetz eine Nachricht schreibt, das wird euch berechnet. Das heißt, das hängt von eurem Mobilfunkanbieter ab, wie teuer das ist. Es sind aber keine speziellen Nummern, die jetzt besonders viel kosten, ja, wie zum Beispiel, was es ist, was da gibt, Televoting oder sonst irgendwas, ja, diese speziellen SMS-Nummern, sondern es sind normale Telefonnummern. Genau. Ja, gut, dann haben wir ja auch gleichzeitig hier noch die App der Woche abgefrühstückt, weil es ist nämlich auch eine App der Woche, die ich hier mit reingenommen habe. Ich habe aber noch eine andere. Du hast die hier mit reingenommen, die habe ich hier reingeschrieben. Ja. Warst du das? Entschuldigung, das weiß ich alles zurück. Unglaublich, ja. Ich krieg meine App der Woche geklaut, ja. Also, ihr müsst unbedingt an mo@thenetcasts.com schreiben, ja. Das ist unglaublich, das ist ein Affront, ja. Okay, Rio. Ja. Also ich könnte schwören, ich hätte es reingeschrieben, aber ja, nein, nein, nein, das kann ich beweisen hier, ja. Ja, okay. Also du kannst ja gleich dann nochmal von vorne drüber berichten. Was ich hier reingenommen habe, da werden jetzt wahrscheinlich einige aufschreien. Und zwar die ZDF-Mediathek. Ja, sehr, screw you! Die eine erschreckende Bewertung hat. Im Netz, nämlich gerade mal 2 Punkte im Android Market. Ja, sehr cool. Das ist sehr cool, ja. Also mit 550 Leute sagen Scheiße. Das ist ja fast so schlimm wie Pure Priest Launcher von Samsung. Nee, also grundsätzlich ist es so, wer gerne öffentlich-rechtliches Fernsehen schaut und hin und wieder die eine oder andere Sendung verpasst hat, also ich gucke da sehr viel normalerweise über die Mediathek, die ganze Zeit über die Webseite, jetzt gibt es die App. Die App hat 1-2 Macken noch, also sie ist relativ neu. Ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Probleme, es stürzt hin und wieder ab, die Zurücktaste funktioniert manchmal nicht und Video gibt es bei dem einen oder anderen Gerät ein Problem. Man muss halt fair bleiben und sagen, okay, es ist noch eine frühe Version, ne, und ich meine öffentlich-rechtlich, die haben eh kein Geld. Nein, Spaß beiseite. Ich persönlich finde es sehr gut, ja. Bis auf die Fehler oder kleinen Macken, die dabei sind, ist es gut gelungen, schön umgesetzt, sieht aus wie die Web-Mediathek, so vom Grunddesign her, und man findet auch sehr schnell die einzelnen Sendungen. Wow, mutig. So wie viele mutig. Negative Bewertungen, du machst App der Woche draus, Wahnsinn. Ja, weil ich finde es nämlich zum Kotzen, dass jeder immer, wenn eine Kleinigkeit nicht funktioniert, gleich einen Punkt geben muss. Ja, klar. Und das ist Quatsch. Also ja, ich bin mir sicher, ja, weil die guckt nämlich jetzt keine Sau mehr an und in 2 Wochen bringen sie ein Update, wo diese ganzen Bugs ausbügelt, ja, und es ist die beste App der Welt und keiner guckt mehr rein. Das finde ich ziemlich doof. Ja, das stimmt schon. Ja, ja, also ich bleib dabei, ich finde die sehr schön gemacht. Okay. Und wenn man wirklich Probleme hat mit Audio, wie gesagt, gibt es noch die Möglichkeit, über die Mobile-Webseite zu gehen. Die habe ich nämlich vorher die ganze Zeit verwendet. Ja, okay. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Und wie gesagt, schaut über die Bugs hinweg, wartet, bis ein Update da ist, falls es Probleme gibt. Und dann ist gut. Nach dem Update wird es wahrscheinlich dann wieder gehen. Okay. Ach, ganz wichtig noch, also eine App, die eine Media-App, so wie diese, mit 626 Kilobyte, die möchte mir bitte nochmal jemand zeigen. Weil 626 Kilobyte, wirklich Respekt, dadurch ist sie, oder damit ist sie wirklich sehr, sehr schlank. Okay. Jo, also, ZDF-Mediathek. Auf jeden Fall interessant für Leute, die da die Berichte und so weiter nachverfolgen wollen oder nochmal angucken wollen. Warum eigentlich nicht? Ist okay. Dann, ich hatte als, wie gesagt, Uilob noch eingetragen, als App der Woche, haben wir jetzt aber schon ausführlich drüber gesprochen, brauchen wir nicht nochmal zu machen. Und dann habe ich noch ein Spiel, und zwar Pocket League Story. Ja, und die kommt von Kairosoft. Da hatte man schon mal eine App der Woche davon. Und zwar war das Game Dev Story. Das ist ein Entwickler, da muss ich sagen, da kann man die Apps ungesehen kaufen. Ja. Die sind wirklich super genial, kriegen auch sehr gute Wertungen. Ja. Und hier mit Pocket League Story haben die einen Fußballmanager ins Spiel geworfen, ja. Wo man eben in diesem typischen, wie beim Game Dev Manager auch, ja, eben seine Mannschaft hier erfolgreich nach oben leveln muss, sozusagen, ja, wenn man das so ausdrücken will, und alles managen muss. Man startet bei einem trostlosen Sandplatz, ja, auf dem ja gebolzt wird, und muss sich halt hocharbeiten dann bis zu ja Weltstars und so weiter, ja, also das geht richtig zur Sache. Das Ganze, also Kairosoft ist ein japanischer Entwickler, entsprechend ist die Grafik auch sehr, sehr schön und niedlich gehalten, ja. Er hat schon fast so ein 8-Bit-Grafik-Flair, ja, wie auch bei Game Dev Story. Und das macht das Ganze sehr, sehr niedlich. Also wem das nicht gefällt, klar, das ist natürlich dann eine andere Geschichte. Aber ansonsten lässt sich die Grafik durchaus sehen, ist auch abwechslungsreich. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht ganz so hoch. Also die Anforderungen, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, etwas zurückschrauben. Ich finde es eigentlich ganz gut. So wird es nicht, sag ich mal, deprimierend, das Spiel. Man muss allerdings trotzdem strategisch gut vorgehen, um eben das Maximale für seine Mannschaft da rauszuholen und dann auch Meister zu werden. Ja, das Ganze hat auch so ein Shave League Flair, also so, ja, diese japanische Fußballliga. Allerdings hält es sich ganz neutral in der englischen Version, so dass davon ja eben nur noch dann dieses Flair zu merken ist, wenn man eben die J-League kennt. Weil die Japaner sind in der Fußballwelt ziemlich begeistert von den Mannschaften, die dort spielen. Und es überträgt sich ganz gut auf das Spiel. Und ist, wie gesagt, sehr schön gemacht. Kostet 3,74 € war der heutige Preis mit Umrechnung. Das kann also da ein bisschen schwanken natürlich. Und das ist die App allemal wert. Leider, das war mein einziger Kritikpunkt, gibt es keine kostenlose Lite-Version in Englisch, sondern die kostenlose Lite-Version gibt es nur auf Japanisch. Ich hoffe, dass hier die Entwickler das noch ändern, weil es eben eine Manager-App ist, muss man schon dann des Japanischen mächtig sein, um das richtig ausprobieren zu können, damit man überhaupt weiterkommt. Ansonsten, ja, die Grafik, man sieht halt nur quasi dann der Anfang dann eben davon, wenn man dann nicht weiter spielen kann. Ja. Schade. Ja, schade. Aber wie gesagt, das sind, lest einfach mal die Bewertungen zu den verschiedenen Spielen durch. Guckt euch mal alle Apps an von Kairosoft und da werdet ihr sehen, schaut euch die Screenshots an auf der Seite und wenn ihr dann sowas mögt, einen Fußballmanager mit so ein bisschen Witzeinlage und so, dann ist es genau das Richtige für euch und dann könnt ihr das auch ohne die Lite-Version vorher ausprobiert haben. Guten Gewissens kaufen, also ich kann es euch nur empfehlen. Es ist eine tolle Sache. Pocket League Story nennt sich das Ganze und ist im Market erhältlich. Und? Jetzt sind wir aber durch. Ja? Nach diesen schlimmen Problemen am Anfang. Hat sich ja deutlich gebessert. Ja. Also, das war's für heute vom Uncast und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt zu Themen oder uns mal gehörig die Leviten lesen wollt. Oh je, habe ich das wirklich gesagt? Nein, ich habe es nicht gesagt. Ihr könnt uns erreichen an Twitter @androidcast, Facebook Uncast-Page, E-Mail uncast@thenetcast.com und am allerbesten, wenn ihr Kommentare hinterlässt auf unserer Webseite zu dem Feed, wo ihr auch alle Links und Informationen zu den Themen findet, die wir abgearbeitet haben. Uncast.thenetcast.com, dort könnt ihr euch öffentlich äußern. Ja? Nur positive Kommentare, alle negativen Kommentare werden natürlich gelöscht. Nein, natürlich nicht. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Okay, tschüss. World.